Episode 12. Länger leben mit einer veganen Ernährung. Die Blue Zone Ikaria. Der Vegan Köln Podcast. Mein Name ist Niklas von www.veganköln.de, wo ich euch zeige, wie ihr euren Traumkörper und optimale Gesundheit mit einer 100% veganen Ernährung bekommt. Also, bleibt dran. Hallo, willkommen zur 12. Folge und zum letzten Teil der 5-teiligen Podcast-Serie über die Blue Zones. Mein Name ist Niklas von www.veganköln.de. Bevor ich anfange, möchte ich euch auch noch einmal sagen, dass ich einen Newsletter habe. Dort werde ich euch jede Woche immer ein Muskelaufbau- und ein Fettabbau-Rezept zuschicken, kostenlos. Ohne, ihr müsst nichts dafür bezahlen, ihr müsst nur eure E-Mail-Adresse eingeben und bekommt jede Woche richtig gute Rezepte, die eure vegane Ernährung bereichern. Außerdem, Supplemente findet ihr in dem Delta Star Shop, den ich hier unten in der Beschreibung verlinken werde. Der hat über 1200 100% naturbelassene Supplemente wie dein Vitamin B12 oder Vitamin D3, die für Veganer oder auch für Allesesser extrem wichtig sind. Falls du Muskeln aufbauen willst und es irgendwie nicht hinbekommst und einen richtigen Plan haben möchtest, der dir Schritt für Schritt zeigt, wie du richtig und effektiv Muskeln aufbaust, dann empfehle ich dir das Buch Muskelentwickler von Flavio Simonetto, das ich auch hier unten verlinkt habe. Aber ich möchte jetzt nicht weiter rumreden, lasst uns jetzt mit dem richtigen Thema anfangen. Die heutige Blue Zone und die letzte, die ich euch vorstellen werde, heißt Ikaria. Das ist eine griechische Blue Zone und wenn die Griechen, wenn überhaupt irgendwas können, dann ist das wahrscheinlich alt werden. Sie verfolgen hauptsächlich auch eine mediterrane Diät, wie das die Sardiner auch hatten. Die Mahlzeiten der Bewohner von Ikaria bestehen hauptsächlich aus Olivenöl und Gemüse und sehr wenigen Milchprodukten und Fleisch. Zusätzlich trinken sie täglich etwas Alkohol in Form von Wein, wie es auch in Sardinien der Fall war. Also allgemein kann man sagen, die Ernährung ist sehr ähnlich wie die der Sardiner. Kartoffeln ist die Grundlage der Ernährung in Ikaria mit Schafsmilch, Bohnen und etwas Früchten. Sie haben auch saisonalen Zugang zu über 150 verschiedenen Varianten von Grünzeug, die man nach Untersuchungen herausgefunden hat, dass sie 10-mal mehr Antioxidantien als Rotwein haben. Was Ikaria mit Okinawa gemeinsam hat, ist, dass die Bewohner in Ikaria auch sehr viel Tee trinken, vor allem Kräutertee, mit dem ganzen Grünzeug, was ich ja vorher erwähnt habe, und mit Kräutern und Zitrone, die den Blutdruck senken sollen. Was auch besonders ist an der Blue Zone Ikaria und was in den anderen Blue Zones weniger vorhanden war, ist, dass sie sehr viel Honig essen. Und sie haben ganz besonderen Honig, der sonst gar nicht auf der Welt erhältlich ist. Es wurde herausgefunden, dass dieser Honig, den die sehr oft essen, das böse Cholesterin senkt. Und man kann an dieser Blue Zone wieder sehen, dass sie eine pflanzenbasierte Ernährung verfolgen. In Ikaria wurde eine sehr professionelle Studie durchgeführt, nämlich die haben herausgefunden, welche Lebensmittelart wie oft und in welchen Mengen am Tag gegessen wurde. Jetzt werde ich euch mal die Statistik mal kurz vorlesen. Am allermeisten essen die Leute in Ikaria Gemüse, nämlich sie essen 300 Gramm Gemüse, 120 Gramm Früchte, 90 Gramm Linsen und Bohnen, 70 Gramm Kartoffeln, nur 30 Gramm Fleisch, 50 Gramm Olivenöl, also sehr viel Olivenöl. Also für Olivenöl ist es ja sehr viel, weil es eigentlich nur pur aus Fett besteht. 40 Gramm Fisch und 60 Gramm Reis. Hieran sieht man auch, dass es eine sehr High Carb, also sehr viel Kohlenhydrat basierte Ernährung ist und auch hauptsächlich aus Pflanzen besteht. Was aber sehr besonders an dieser Blue Zone Ikaria ist und was auch die aktuelle Lage von Griechenland und die aktuelle Wirtschaftslage von Griechenland vielleicht erklärt, ist, dass jeden Tag auch Arbeiter immer einen Mittagsschlaf machen. der ist zwar gesund, vielleicht nicht sehr produktiv, aber gesund. Nämlich der Mittagsschlaf soll laut der University of Harvard das Leben verlängern, weil man dadurch weniger Stress bekommt und sich der Körper besser regenerieren kann, wenn man zusätzlich nochmal mehr schläft. Viele Bewohner in Ikaria gehören auch der griechischen orthodoxen Kirche an, die bestimmte Fasttage vorsieht. Deswegen fasten sie auch manchmal im Jahr, was auch mit einer erhöhten Lebenserwartung in Verbindung gezogen wird. Nämlich wenn man fastet, dann wird diese ganze angesammelte Mist, sage ich mal, was der Körper nicht verarbeiten konnte, verarbeitet und vom Körper ausgeschieden. Wenn man fastet, entgiftet sich sozusagen der Körper selbst. Falls ihr einen extra Podcast über Fasten haben möchte, dann schreibt mir das bitte in einer Rezension. Gut, das war jetzt alles zur Ernährung. Jetzt zu dem sozialen Umfeld und wie sie mit Familie und Freunden umgehen. Familie und Freunde haben auch in Ikaria die allerhöchste Priorität. Studien haben sogar bewiesen, dass wenn man sich sehr viel mit Familienmitgliedern und Freunden trifft und allgemein die Familie sehr schätzt, 7,5 Jahre länger lebt. Das ist zwar nur Statistik, aber man sollte schon sich das mal im Hinterkopf behalten, dass es extrem wichtig ist. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja gut, jetzt weiß ich, wie sich die ganzen Bewohner von den Blue Zones ernähren, wie sie leben, wie sie trainieren, was für Aktivitäten sie haben, was für eine Beziehung sie zu anderen Freunden und zu der Familie haben. Aber was kann ich jetzt davon anwenden, was ich in dieser und in den anderen Episoden gelernt habe? Nun bekommst du die Antwort. Jetzt werde ich alle Punkte nochmal zusammenfassen und alle Parallelen in den ganzen Blue Zones dir nochmal vortragen. Sehr wichtig ist, dass du über den Tag immer aktiv bist. Sei es im Fitnessstudio oder dass du einfach zu Fuß einkaufen gehst, Yoga machst oder wandern gehst oder auch im Garten aktiv bist und Gartenarbeit machst oder den Weg kehrst. Ganz wichtig ist einfach, dass du jeden Tag kontinuierlich Sport treibst und einfach aktiv bist. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass du einfach Spaß hast. Treff dich mit deinen Freunden, erzählt euch Witze oder andere Geschichten und nimm alles nicht so ernst. Du lebst nur einmal. Wenn dich einer mal zuparkt oder in der Schule etwas Schlechtes zu dir sagt, das sind alles nur Worte. Die meinen das alles nicht so persönlich und du sollst das auch nicht so persönlich nehmen. Vor allem sollst du dich mit gleichgesinnten Freunden treffen, die dich unterstützen und dich akzeptieren, so wie du bist. Und dich nicht nur ausnutzen oder weil du irgendwie gerade cool bist oder einen bestimmten Job hast, nur deswegen mit dir befreundet sind. Was auch in allen Blue Zones der Fall war, ist, dass sie eine sehr enge Beziehung zu der Familie haben und die älteren Verwandten sehr verehren und akzeptieren. Es wird einem in der Familie immer geholfen, egal in welcher Situation man ist. Und was es auch in allen Blue Zones gab, war, dass es eine sehr enge und tiefe Beziehung zwischen den Familienmitgliedern gab. Die Familie war eine richtig starke Gemeinschaft, die immer zusammengehalten haben und jedes Familienmitglied so akzeptiert hat, wie es auch ist. Und nun zur Ernährung. Was waren die Ähnlichkeiten in der Ernährung? Und das mag ich am allerliebsten an diesem Teil. Nämlich, was alle Blue Zones gemeinsam hatten, war, dass sie eine pflanzenbasierte Ernährung gegessen haben. Mit vielen Ballaststoffen aus Bohnen, Linsen, Gemüse und Obst. Die Basis der Ernährung war unterschiedlich, aber waren hauptsächlich Getreideprodukte oder Kartoffeln. In Okinawa war die Grundlage Süßkartoffeln. In Costa Rica war es Reis und Tortilla. In Sardinien war es Pasta und jetzt in Ikaria waren es Kartoffeln. Aber hauptsächlich ist es eine pflanzenbasierte Ernährung mit wenig Fleisch und Fisch und allgemein wenig tierischen Produkten. Die Bewohner der Blue Zones und die Leute, die auch über 100 wurden, haben sehr wenig gegessen. Das soll nämlich auch die Lebenserwartung erhöhen. In Okinawa hieß es Hara Haki Bu, also dass man nur 80% seinen Magen füllen soll. Andere Blue Zones essen auch sehr langsam. Oder wie es in Costa Rica und in Ikaria der Fall war, essen sie abends sehr wenig und nur eine sehr kleine Mahlzeit. Das Ergebnis ist am Ende das gleiche. Sie sparen damit Kalorien und schonen ihren Darm damit. Also, falls ihr länger leben wollt, esst einfach weniger. Und was auch noch in sehr vielen Ernährungen aufgefallen ist, dass sie als Snacks viele Nüsse essen. Und nun für mich zum allerwichtigsten Teil und zum letzten Teil der Blue Zones. Alle Blue Zones hatten immer eine Absicht. Entweder hieß es Plan de Vida oder Ikigai, aber am Ende ist es immer das Gleiche. Alle hatten ein Ziel und waren fokussiert auf das, was sie jeden Tag machen wollen. Jeden Morgen sind sie aufgestanden und hatten ein festes Ziel und eine Absicht in der Welt. Sie wussten, was sie der Welt und ihren Freunden hinterlassen wollten. Das bedeutet auch, dass du anderen Menschen hilfst und einfach zurückgibst, was du bekommen hast. Also, ich hoffe, ihr konntet wertvolle Tipps aus dieser fünfteiligen Serie entnehmen und auch in euer eigenes Leben einbauen. Ihr müsst jetzt natürlich nicht 100% der Ernährung oder dem Lifestyle von diesen Leuten folgen, aber ich hoffe, dass ihr jetzt wirklich gesehen habt, was wirklich wichtig im Leben ist. Nämlich, dass man auf die Familie achtet, dass man Freunde hat, die einen wirklich auch unterstützen und auch einfach Spaß im Leben hat. Ich hoffe auch, dass ich mit dieser Videoserie euch ermutigt habe, dass ihr mal eine vegane Ernährung ausprobiert oder dass die vegane Ernährung perfekt ist und ihr auf einer veganen Ernährung bleiben könnt. Ich hoffe einfach, dass ihr einen Wert aus dieser Videoserie rausgenommen habt. Gut, jetzt wieder zur Werbung. Falls ihr noch nicht mein Newsletter abonniert habt, dann macht das bitte. Könnt ihr unter www.veganköl.de machen. Supplemente gibt es bei Delta Stars, unten in der Beschreibung gibt es einen Link dazu. Ein richtig gutes Buch über vegane Ernährung und wie man Schritt für Schritt veganer wird oder seine vegane Ernährung einfach optimiert, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Das Buch heißt Vitalkost von Thomas Reinholz. Gut, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, diese Podcast-Serie hat euch gefallen. Und ich würde mich natürlich auch noch über eine Rezension bei iTunes freuen, damit wirklich die vegane und gesunde Nachricht weiter verbreitet wird und viel mehr Leute Zugang dazu bekommen und realisieren, dass vielleicht der aktuelle Lifestyle nicht wirklich gesund ist. Also Leute, bitte teilt diesen Podcast und schreibt eine Rezension. Euer Niklas, Peace, man sieht sich. Falls euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, mir eine Bewertung auf iTunes zu geben. Helft mir dabei, die vegane und gesunde Nachricht für alle zugänglich zu machen. Für weitere Informationen und Fragen geht auf meine Webseite www.veganköl.de. Haltet euch fit!